21. Kapitel: Der Plan. Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte und der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte bauten sich in zackiger Haltung neben dem Frühstückstisch der Königin auf. Sophiechen saß nach wie vor auf ihrem Stuhl und der Guri thronte nach wie vor da oben auf seinem komischen Hochsitz. Die Königin brauchte keine 5 Minuten, um ihren beiden höchsten Generälen die Lage zu erklären. »Wusste ich doch, dass da irgend so etwas passiert ist, Euer Majestät«, sagte der Oberkommandierende der Landstreitkräfte. »Seit 10 Jahren bekommen wir Nachrichten herein aus fast sämtlichen Ländern der Welt, dass irgendwo irgendwelche Leute irgendwie verschwinden bei Nacht. Merkwürdige Sache das. Vor kurzem hörten wir aus Spanien, wo sie nach Spanferkel schmecken«, rief der Guri. »Oder wir hörten aus Tunis«, fuhr der Oberkommandierende der Landstreitkräfte fort, »wo sie nach Thunfisch schmecken«, redete der Guri dazwischen. »Wovon redet der denn immer?«, bemerkte der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. »3-mal dürfen Sie raten«, sagte die Königin. »Wie viel Uhr ist es?« 10. »Also werden in 8 Stunden die 9 blutrünstigen Ungetüme aufbrechen, um sie erneut ein paar Dutzend arme Menschen einzuverleiben. Dagegen muss etwas getan werden, und zwar schnellstens.« »Wir bombardieren diese Kerle«, verkündete der schneidige Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. »Wir mähen sie nieder mit unseren Maschinengewehren«, erklärte Vorsteher, Oberkommandierende der Landstreitkräfte. »Mord kann ich nicht dulden«, sagte die Königin. »Aber das sind doch selber Mörder«, rief der Oberkommandierende der Landstreitkräfte. »Das ist noch lange kein Grund, ihrem Beispiel zu folgen«, sagte die Königin. »Wir müssen sie lebend fangen.« »Aber wie denn?«, fragten die 2 Generäle wie aus einem Mund. »Die sind immerhin 16 Meter hoch. Die legen uns doch um wie die Gartenzwerge.« »Halt«, rief der Guri, »alle mal quer hören. Passt mal ganz genau auf und zu. Ich glaube, ich weiß, wie wir werden das Kind schon schaukeln.« »Lasst ihn ausreden«, sagte die Königin. »Jeden Nachmittag«, sagte der Guri, »sind alle Riesen im Schlafaffenland.« »Schlafaffenland? Ich verstehe kein Wort«, meckerte der Oberkommandierende der Landstreitkräfte. »Warum drückt er sich nicht etwas verständlicher aus?« »Er meint natürlich das Land der Mittagsschlafaffen«, sagte Sophiechen. »Das versteht ja wohl jeder.« »Genau«, rief der Guri. »Jeden Nachmittag liegen die 9 Riesen alle auf der Erde und schnorcheln Löcher in die Luft. So kellertief mittags schlafen die. Die ruhen sich immer so aus, bevor sie losdonnern, um wieder ein paar menschliche Lebewesen wegzuputzen.« »Weiter, weiter«, sagten die Generäle. »Und was nun?« »Deine Soldaten müssen nur an die Riesen rangehen, wenn sie im Mittagsschlafaffenland sind, und müssen ihre Arme und Beine fesseln mit heilen Seilen und fetten Ketten.« »Genial«, sagte die Königin. »Alles schön und gut«, warf der Oberkommandierende der Landstreitkräfte ein. »Aber wie bringen wir die Kerle vom Fleck? 16 Meter 23 lange Riesen können wir schließlich nicht mit dem LKW transportieren. Deswegen sage ich, gleich erschießen an Ort und Stelle.« Der Guri blickte von seinem Hochsitz herab und sagte zu dem Oberkommandierenden der Luftstreitkräfte, »Du hast doch Pupsräuber, oder nicht?« »Will der etwa frech werden?«, fragte der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. »Er meint Hubschrauber«, erklärte ihm Sophiechen. »Und warum sagt er das dann nicht? Selbstverständlich haben wir Hubschrauber.« »So richtig extra super große Pupsräuber?«, fragte der Guri. »Die größten«, gab der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte voller Stolz bekannt. »Aber kein Hubschrauber ist groß genug, um einen Riesen von der Größe aufnehmen zu können.« »Dann musst du ihn eben nicht aufnehmen«, sagte der Guri. »Hochnehmen musst du ihn. Du bindest ihn einfach außen an deinen Pupsräuber fest und fliegst los mit ihm wie mit einer Tapete.« »Wie mit was?«, fragte der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. »Wie mit einer Rakete«, sagte Sophiechen. »Schaffen Sie das, Herr Generalinspekteur?«, fragte die Königin. »Naja, glaube schon«, musste der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte, wenn auch widerwillig, zugeben. »Also marsch«, sprach die Königin. »Sie benötigen 9 Hubschrauber, für jeden Riesen einen.« »Und wo liegt unser Zielgebiet?«, fragte der Fliegergeneral, der Guri. »Ich nehme doch an, Sie können die Stelle auf der Karte markieren.« »Karte?«, wiederholte der Guri. »Markieren? Die Wörter habe ich noch nie gehört. Was redet dieser Luftaffengeneral nur für einen Misthaufen zusammen?« Das Gesicht des Generalinspekteurs der Luftwaffe lief rötlich, bläulich an wie eine reife Pflaume. Der Mann war es einfach nicht mehr gewohnt, von jemandem gesagt zu bekommen, er rede sich einen Haufen Mist zusammen. Die Königin mit ihrem bewundernswerten Taktgefühl und ihrer raschen Auffassungsgabe schaltete sich hilfreich ein. »Guri«, sagte sie, »kannst du uns wohl so ungefähr sagen, wo dieses Riesenland liegt?« »Leider nein, euer Mayonnaise«, sagte der Guri, »kann ich überhaupt nicht sagen.« »Da haben wir den Salat«, rief der Oberkommandierende der Landstreitkräfte. »Schöne Bescherung, das«, rief der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. »Ihr müsst nicht gleich aufgeben«, sagte der Guri sanft. »Schon beim ersten kleinen Hindernis brecht ihr zusammen und schreit, ihr seid angeschmiert worden.« Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte war es ebenso wenig gewohnt, beschimpft zu werden, wie der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte. Sein Gesicht schwoll dick an, seine Backen blähten sich auf, bis sie aussahen wie zwei reife, pralle Tomaten. »Euer Majestät«, rief er, »der Mann ist wahnsinnig, ich will mit dieser lachhaften Sache nichts mehr zu tun haben.« Die Königin kannte solche Wutanfälle bei ihren höchsten Würdenträgern und deswegen ging sie einfach darüber hinweg. »Guri«, sagte sie, »würdest du wohl bitte diesen etwas schwerfälligen Herrschaften erklären, was genau sie zu tun haben?« »Mit dem allerschönsten Vergnügen, eure Mayonnaise«, sagte der Guri. »Also, passt mal ganz genau auf, ihr beiden Obergeneralkommandierer.« Die Herrenoffiziere zuckten zusammen, bewahrten aber ihre stramme Haltung. »Ich habe nicht den blauesten Dunst, wo in aller Welt das Riesenland liegt«, sagte der Guri, »aber hinrennen kann ich ganz leicht. Ich laufe die Strecke hin und zurück jede Nacht, weil ich muss meine Träume in die Kinderzimmer pusten. Also ich kenne den Weg sehr gut. Was ihr tun müsst, ist ganz leicht. Lasst 9 von euren Pupsräubern in die Luft fliegen und die sollen mir da oben hinterherfliegen, wenn ich hier unten losrenne.« »Wie lange wird die Reise dauern?«, fragte die Königin. »Wenn wir jetzt gleich abhauen«, sagte der Guri, »dann kommen wir da an, wenn die Riesen gerade ihre Mittagsschläfchen halten.« »Ausgezeichnet«, sagte die Königin, und schon erteilte sie ihren Oberkommandierenden den Befehl, alles fertig machen zum Ausrücken. Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, der sich ganz schön auf den Schlips getreten fühlte in dieser verflixten Angelegenheit, musste natürlich doch noch einmal den Mund aufmachen. »Alles ganz schön und grün, Euer Majestät«, sagte er, »aber wohin mit den Burschen, wenn wir sie einmal hier haben?« »Keine Sorge«, beschied ihn die Königin, »wir lassen uns rechtzeitig etwas einfallen. Und jetzt bitte etwas Beeilung. Wegtreten.« »Wenn Sie nichts dagegen haben, Euer Majestät«, meldete sich Sophiechen, »dann würde ich gerne beim Guri mitfahren, um ihm Gesellschaft zu leisten.« »Und wie willst du mitfahren?«, fragte die Königin. »In seinem Ohr«, sagte Sophiechen. »Zeig's mal, Guri.« Der Guri stand von seinem Hochsitz auf, mit den Fingerspitzen hob er Sophiechen auf und dann schwenkte er sein riesengroßes rechtes Segelohr, bis es waagerecht stand wie eine Flugzeugtragfläche. Ganz behutsam setzte er schließlich Sophiechen darauf ab. Die Oberkommandierenden der Land- und Luftstreitkräfte standen da und guckten blöde aus der Wäsche. Die Königin lächelte. »Du bist schon ein sehr wundersamer Riese, muss ich sagen«, bemerkte sie anerkennend. »Eure Mayonnaise«, sagte der Guri, »ich muss dich was ganz Spezielles fragen.« »Und das wäre«, sagte die Königin, »darf ich bitte, bitte in den Pupsräubern meine ganze Traumothek mit hierher bringen? Ich habe Jahre und Aberjahre lang daran gesammelt und nun will ich sie auch behalten. Verstehst du, Mayonnaise?« »Aber natürlich«, sagte die Königin, »ich wünsche dir eine gute Reise.«